Guten Tag, Monsieur. Guten Tag, Monsieur. Darf ich Ihnen ein bisschen Gesellschaft leisten? Aber bitte. Schon gestern sah ich Sie auf der Bank hier. Ich sitze hier jeden Vormittag. Man nimmt in den Ferien schnell Gewohnheiten an. Man freut sich, der Routine von 11 Arbeitsmonaten entronnen zu sein, aber man hat nichts Eiligeres zu tun, als sich einer anderen zuzulegen. Es wird schön heute. Ja, ja. Endlich wieder mal. Eine Zigarette? Gern. Danke. Danke. Wenn ich daran denke, was uns die modernen Bilderfabriken und Werbeprospekte als Ferienidylle vorgaukeln, Fantasiestrände mit Sonnenschirm links und Segelboot rechts, am Horizont das Mittelmeer und Miss Saint-Tropez im Mini-Bikini hingegossen im Vordergrund. Was mich erfreut, ist ein sonniger Morgen über einer Waldlandschaft, wie hier. Der Wald beginnt erst hinter den Moränen. Hier ist noch weit und breit der Park. Und man bleibt nicht unbelästigt, nach dem Zwischenfall von gestern zu urteilen. Ach, Sie haben ihn gesehen? Also dieser junge Esel hätte mich beinahe mit dem Motorrad umgerissen. Und zur Entschuldigung hat mir Beleidigung an den Kopf geworfen. Da haben wir ihn, den Zusammenprall der Generation. Ja, ja, ich glaube auch, ja. Viele Jugendliche fühlen sich verpflichtet, kaum sind sie 18 Jahre alt, Revolutionär zu spielen. Das ist eine glatte Illusion, in der sie sich wiegen. Die Idee des sozialen Fortschritts hat nichts zu tun mit dem Verlangen, mach mir Platz, da will ich hin. Dieser Bengel war ein Beispiel dafür. Heute prahlt er mit seiner Jugend und seinem feuerroten Rad. In 25 Jahren wird er aus dem gleichen beschränkten Egoismus seine bürgerlichen Vorrechte und seine gesicherte Stellung verteidigen. Genau wie sein Vater. Ich kenne die Familie. Sie bewohnt ein Haus neben der Villa, die ich gemietet habe. Dieser Vorfall ließ mich daran denken, wie richtig doch gewisse bildliche Ausdrücke der Umgangssprache sind. Ich habe ihr Gesicht gesehen, als dieser Junge sie beschimpft hat. Sie haben ihm wortwörtlich einen Mörderblick zugeworfen. Wenn Blicke töten könnten, wäre er jetzt ein toter Mann, wie man sagt. Es war nur ein flüchtiges Aufflammen, aber während dieser Zehntelsekunde spiegelte sich in ihren Augen die Seele eines Mörders. Ach, wissen Sie, so betrachtet hätte jeder ein paar Dutzend Morde auf dem Gewissen. Stimmt. In einem Wutanfall Mordlust zu verspüren, das ist eine Sache. Etwas ganz anderes ist es, die Tat mit kühlem Kopf auszuführen. Kurzum, an potenziellen Mördern fehlt es nicht, Mangelware sind nur die Vollstrecker. Ja, ja. Vielleicht ist es ein wenig so. Es ist sogar bestimmt so, Monsieur. Mord bleibt letzten Endes nur ein Ausnahmefall. Die wenigsten Leute, die jemanden den Tod wünschen, wissen doch, wohin sie sich wenden sollen. Wer kennt schon einen Spezialisten, dessen Beruf das Töten für Geld ist? Übrigens, wissen Sie, Monsieur, ein Mord ist gar nicht so schwer, wie man glaubt. Wie meinen Sie bitte? Ich sage, ein Mord ist nicht so schwer, wie man glaubt. Ich hoffe, ich habe Sie nicht richtig verstanden. Doch, doch, doch. Für die meisten Leute ist Mord nur eine abstrakte Vorstellung. Er ist wohl nicht undenkbar, passiert aber sozusagen nur den anderen. Sie wissen, so wie das große Los oder das Flugzeugunglück, die Liebesnacht mit einer berühmten Schauspielerin oder der Herzinfarkt. Ja. Die Morgenzeitung bringt jeden Montag Berichte über die großen Pferderennen, aber niemals haben gerade Sie den Gewinnschein in der Tasche. Trotzdem... Trotzdem was? Trotzdem zahlen die Wettbüros jeden Montag an Rennsportfreunde hohe Gewinne aus. Die ersten drei Pferde siegen eben immer. Ich bin kein Spieler. Das dachte ich mir gleich. Sie sagen, das wäre ein Vorwurf. Nur Spieler können schließlich gewinnen. Und verlieren. Gewiss, aber von denen rede ich nicht. Ich interessiere mich nur für die Gewinner. Ja, das ist bequemer. Das ist realistischer. Das ist ein überraschendes Urteil. Jeder kleine Buchhalter wird Ihnen sagen, dass man beim Glücksspiel ganz sicher verliert. Bombensicher. Es gibt kein Glücksspiel, Monsieur. Auch beim Roulette tauchen die gleichen Zahlen in berechenbaren Abständen immer wieder auf. Bombensicher. Ach, wie erklären Sie sich dann, dass die Casinos reich werden? Weil Ihre Gäste am Spieltisch sitzen, um sich zu amüsieren. Hören Sie, Monsieur, ich möchte Ihnen eine Geschichte erzählen. Vor vielen Jahren, 1961, hat man in der Schweiz im Kanton Bern einem gewissen Ugo Parmeter den Prozess gemacht. Er sollte den Liebhaber seiner Frau ermordet haben. Die beiden Männer waren Jugendfreunde gewesen und hatten gemeinsam eine kleine Möbelfabrik ins Leben gerufen, die gut florierte. Eines Abends waren Parmeter und sein Kompagnon mit dem Auto nach Zürich unterwegs. 5 Stunden später fielen einer Polizeistreife 2 Scheinwerfer auf, die gegen den Himmel strahlten. und sie entdeckten das abgestürzte Auto auf dem Grunde einer Schlucht neben der Straße. Der Fahrer war aus dem Wrack herausgeschleudert worden, er war tot. Seine linke Schläfe lag zertrümmert auf einem blutbefleckten Stein von der ungefähren Größe eines Rugbyballs. Der Beifahrer Parmeter kletterte gerade das letzte Stück Abhang herauf. Er hatte fast schon die Höhe der Straße erreicht. Er sah geschockt aus, schien aber bis auf eine Schramme auf der rechten Wange unverletzt zu sein. War ich langweilig, Sie vielleicht? Ach, durchaus nicht. Ich kann wie alle Welt einer guten Kriminalgeschichte kaum widerstehen. Ich weiß nicht, ob Ihre Held, was sie verspricht. Aber der Anfang ist spannend. Hören Sie weiter. Auch Parmeter war also offenbar ein Opfer dieses Unfalls und wurde auch so behandelt. Er war der einzig Überlebende, während sein Freund ums Leben gekommen war. Er wurde ins Krankenhaus gebracht, untersucht, ärztlich versorgt, dann verhört. Er geriet also in die Rolle des Zeugen. Die Polizei stellte ihm ein paar Fragen, auf die er nur ungeschickt Antwort geben konnte. Deshalb fand das Protokoll seinen Weg zum Untersuchungsrichter. Vom Zeugen sah sich Parmeter in wenigen Stunden in einen Angeklagten verwandelt. Die Motive waren klar und erdrückend. Der verhasste Nebenbuhler war tot. Parmeter wurde ein reicher Mann, denn der Gesellschaftsvertrag bestimmte ihn zum Alleininhaber der Fabrik, der sein Kompagnon Junggeselle und ohne Erbe. Liebe, Hass und Geld, diese drei Triebfedern menschlichen Handelns, waren hier offenkundig gekoppelt. Ja. Gründe genug, um einen Untersuchungsrichter auf Ideen zu bringen. Ich interessiere mich seit langem für Kriminalfälle, Monsieur. Ich habe festgestellt, dass bei Untersuchungsrichtern und Staatsanwälten fast immer der zweite Eindruck zu einer Überzeugung wird und das Urteil bestimmt. Anfangs sind der Schuldige und der Unschuldige sich reichlich ähnlich. Und dann tritt ein Umstand zutage, ein Indiz, das diesen Eindruck zerstört oder bestätigt. Ein Nichts manchmal. Aber Polizei und Richter gründen darauf ihre feste Meinung. Ja, alle Voreingenommenheit entsteht aus einem Nichts. Aller Fanatismus beruht letzten Endes auf blauem Dunst. Und im Fall Parmeter, ja, was war da der springende Punkt? Dass er aufrecht stand. Dass er seine Arme und seine Beine benutzte. Davon hat er alles abgehangen. Ein winziger Irrtum in der Inszenierung. Ach, also war es wirklich Mord? Natürlich. Vorsätzlicher Mord, genauer gesagt. Und er ist verurteilt worden? Natürlich nicht, sonst hätte ich Ihnen die Geschichte nicht erzählt. Doch es hat nicht viel daran gefehlt. Man hat ihm den Prozess gemacht, er wurde vorläufig auf freien Fuß gesetzt und schließlich aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Verdachtsmomente gab es zu Dutzenden, aber keinen einzigen stichhaltigen Beweis. Kurzum, es ist uns geglückt. Nur waren wir haarscharf an der Katastrophe vorbeigekommen. Ich war eben zu der Zeit noch etwas unerfahren, nicht wahr? Hugo Parmeter war nämlich mein erster Klient. Ach. Sie sind Anwalt? Nein. Trotzdem bin ich eine Art Verteidiger. Wie meinen Sie das? Parmeter zum Beispiel habe ich gegen seinen Widersacher verdicht. In gewisser Weise übrigens ist meine Funktion mehr die eines Arztes als eines Anwalts. Die eines Chirurgen, genauer gesagt. Ich befreie meinen Patienten von einer drohenden Gefahr oder ich beseitige ein Übel. Sagen Sie mal, wollen Sie etwa damit sagen, Sie hätten... Ich hätte den Kompagnon Parmeters umgebracht. Ja, natürlich. Das will ich damit sagen. Ich versuche Ihnen mit meiner Erzählung sogar noch mehr zu sagen. Nur halte ich auf Form, wissen Sie. Ich möchte nicht aufdringlich sein. Ich nehme an, Sie machen Spaß. Nie bei der Arbeit. Arbeiten Sie denn in diesem Augenblick? Vielleicht. Das hängt von Ihnen ab. Na, verstehe ich nicht. Die Klienten sind doch alle gleich. Bei den ersten Kontakten tun sie immer so, als würden sie nicht verstehen, aber das ist ganz unwichtig. Ich bin ja da, um Erklärungen zu liefern. Und Erklärungen werden immer verlangt, Monsieur. Mit unendlicher Vorsicht. Man will sich nicht dekouvrieren. Und mit der Taktik, sich juristisch nicht festzulegen. Jeder meint, solange die Worte Killer oder Mord nicht ausgesprochen sind, lege keine Gesetzeswidrigkeit vor im Sinne der Vorbereitung einer strafbaren Handlung. Kinderei. Sich mit mir zu beraten ist, als ob man das Behandlungszimmer eines Psychiaters betritt oder den Vorhang eines Beichtstuhls hinter sich fallen lässt. Man glaubt zwar an das Beichtgeheimnis, kann aber einen gewissen Zweifel nicht unterdrücken. Ich finde Ihre kleine Nummer recht unterhaltend. Zu liebenswürdig von Ihnen, wirklich. Na, endlich ein Gesprächsthema, das nicht so alltäglich ist wie die Verkehrsprobleme, die schwierige Lage des Kleinhandels oder die Geldstrategie unseres Finanzministers. Ich bin nicht sicher, ob Sie recht haben, Monsieur. Nichts ist so alltäglich wie die menschliche Infamie. Och, Sie sind ja wirklich ein Optimist. Weder Optimist noch Pessimist. Ich sehe die Menschen, wie sie sind. Und ich kenne mich selbst recht gut seit den 44 Jahren, die ich mit mir umgehe. Ich misstraue allen und verlasse mich nur auf mich selbst. Dabei haben Sie mir eben einen Mord gestanden. Wenn Sie mir den Fall Parmeter so ausführlich erklären, müssen Sie mir doch Vertrauen schenken. Sie nehmen da ein Risiko auf sich. Risiko? Nein. Ugo Parmeter ist vor 2 Jahren eines natürlichen Todes gestorben. Sein Gerichtsverfahren ist abgeschlossen. Und mich werden Sie nicht denunzieren. Denn innerhalb von 48 Stunden werden wir Komplizen sein. Ach, meinen Sie? Ja. Also Ihre Sicherheit amüsiert mich. Sie täuschen sich wohl nie? Nie in wesentlichen Dingen. Ein wahres Vergnügen zu sehen, wie bescheiden Sie sind. Bescheidenheit ist eine Maske wie alle anderen. Sie ist der Stolz der Mittelmäßigen und falsche Scham bei denen, die Erfolg haben. Und welche der beiden Definitionen trifft auf Sie zu? Die Ihnen passt, Monsieur. Denken mir, was Sie wollen, es ist mir völlig gleichgültig. Ich bin nicht hier, um Ihre Achtung zu erwerben, sondern um 200.000 Franc zu verdienen. Oh, ist das Ihr Preis? Ja. Der ist hoch. Sie sollten ihn nicht schnell verraten. Das könnte die Kundschaft verjagen. Die Kundschaft sieht nicht auf den Preis. Meine Entlohnung ist übrigens der einzige Punkt des Handelns, über den nicht zu streiten ist. Gut, dass Sie mich warnen. Ihre Ironie, Monsieur, geht Ihnen ziemlich glatt von der Zunge. Das muss ich Ihnen lassen. Aber Sie tarnen sich mit ihr nur, um die Wahrheit nicht gleich beim Namen zu nennen. Selbst wenn Sie fürchten, das Wasser sei zu kalt, Sie werden schließlich doch hineinspringen müssen. Na, dann lassen Sie mich erst 2-3 Mal um das Schwimmbecken laufen. Wie Sie wollen. Ich habe Zeit. Ich behandle immer nur einen Fall auf einmal. Wollen wir einen Versuch machen? Wie denken Sie sich das? Wenn ich es darauf anlege, braucht es keine 10 Minuten und Ihnen wird das Lachen vergehen. Dagegen werden Sie mir zugeben, dass ich Ihnen wie gerufen komme. Also Sie sind derart selbstbewusst, dass es Ihnen fast gelingt, mich zu verunsichern. Das will ich ja, Monsieur Castellan. Sie kennen meinen Namen? Seien Sie nicht naiv. Ich bin hinter diesem Fall seit über 3 Monaten her und bin Ihrem Problem auf den Grund gegangen. Es fehlt mir nicht an Mitteln und Skrupel, die kenne ich nicht. Ich habe Ihnen vorhin meinen Dienst angeboten, weil ich von Ihnen eine ganze Menge weiß. Was zum Beispiel? Noch ein bisschen mehr sogar, als Sie selbst wissen. Eine ziemlich geheimnisvolle Behauptung. Nun, ich weiß von Ihnen zunächst alles, was eine gewöhnliche Auskunftei wissen sollte. Gehen wir über die unwichtigen Personalien schon hinweg. Castellan, Jean-Marie, 46 Jahre geschieden, 2 Kinder, Pierre und François, 17 und 14 Jahre alt, beide in der Obhut ihrer Mutter. Seine Studienzeit sagt uns schon etwas mehr. Doktor der Physik und Mathematik, vielversprechende Examen, Militärdienst im Panzerregiment 503. 1954 treten Sie ins Berufsleben. Zwischen 1954 und 1968 haben Sie 4-mal den Arbeitgeber gewechselt. Automobile, Flugzeuge, Elektroindustrie. Sie arbeiten nur für Firmen ersten Ranges, die Sie immer zu deren Bedauern aus eigenem Antrieb verlassen. Sie genießen den Ruf eines hervorragenden Ingenieurs, strotzend von kühnen Ideen. 1963 befreunden Sie sich mit einem namhaften Wissenschaftler, Philipp Anselmatt, Chef der Forschung einer großen Gesellschaft für optische Geräte. Sie schlafen mit seiner Frau, nebenbei bemerkt. Aber das scheint Ihre Beziehung zu ihm nicht zu trüben. Anselmatt hat offensichtlich nur eine Leidenschaft im Leben, die Forschung. Naja, 1967 verlässt er seinen Posten mit großem Tamtam. 4 Monate später, 1968, machen auch Sie selbst sich wieder frei. Seitdem arbeiten Sie mit Anselmatt zusammen für eigene Rechnung. Tja, so ein ziemlich vollständiger Lebenslauf. Jeder Privatdetektiv könnte für 300 Franc pro Tag diese Auskünfte in 24 Stunden zusammen telefonieren. Bis jetzt verblüffen Sie mich nicht. Das war auch nicht meine Absicht. Ich will nur sachlich sein. Kommen wir jetzt zu einem kurzen technischen Exposé. Für das ich im Voraus um Ihre Nachsicht bitte. Ich bin kein Spezialist auf diesem Gebiet und werde das Resümee Ihrer Arbeiten in profaner Sprache wiedergeben. Bitte verbessern Sie mich, wenn ich mich irre. Sie und Anselmatt haben sich seit 5 Jahren zurückgezogen, um sich ausschließlich einer großen Idee zu widmen, einer revolutionären Idee. Das Wort ist kaum stark genug dafür. Sie haben Ihrem Prototyp den Namen Konverter 544 gegeben. Was erlauben Sie sich? Setzen Sie sich bitte wieder, Monsieur Castellin. Und schreien Sie nicht. Die Bank hier liegt etwas abseits, aber wir sollten doch vermeiden, unnötig aufzufallen. Nun setzen Sie sich hin. Dann lassen Sie uns friedlich weiterplaudern, wie Kurke, die ihre Urlaubseindrücke austauschen. Das Prinzip Ihrer Erfindung ist einfach. Denn es ist Ihre Erfindung. Und sie verdiente, der Motor Castellan zu heißen. Die Experimente, die Anselmatt anstellte, als Sie ihn kennenlernten, haben Sie zwar auf die Spur gebracht, aber Sie selbst haben dann den richtigen Weg gefunden. Das Prinzip also, wenn ich richtig verstanden habe, ich bin mir nicht sicher, aber das Prinzip also ist das des Reaktors oder der Sonnenbatterie, wie sie an Bord der amerikanischen oder sowjetischen Raumschiffe funktioniert. Woher haben Sie das? Ich habe eine Mikrofotografie eines Ihrer letzten Patente. Ja, wo? Wann? Gehabt. Wann? Wer hat sie gemacht? Warum? Monsieur, Monsieur, ich habe Sie bereits gebeten, nicht zu schreien. Ich sage es nicht noch einmal. Ein lauter Ton von Ihnen und ich gehe. Wollen Sie das? Also, was ich will, das sind Erklärungen. Sie sollen sie bekommen, Monsieur. Aber sie kriegen sie aus mir nicht mit Gewalt heraus. Ich kann mir kein Aufsehen in der Öffentlichkeit erlauben. Also, wozu entscheiden Sie sich? Soll ich bleiben? Oder machen wir Schluss mit unserer Unterhaltung? Fahren Sie fort. Sehen Sie, Sie interessieren sich für mich. Nicht so wichtig, wer, wann, wo dieses Foto gemacht hat. Ich sage es Ihnen nicht. Auf höchster Ebene ist die Industriespionage ein undurchdringliches Labyrinth. Versuchen Sie nicht, sich da durchzufinden, das ist klüger. Warum stiehlt man Ihnen Ihre Patente? Die Antwort liegt auf der Hand. Ihre Erfindung stört die Macht. Ich spreche von der Macht in großen Buchstaben, nicht von der offiziellen Regierung, von der wirklichen unangreifbaren Macht, die für Revolutionen nicht erschüttert wird, der die Kriege nichts anhaben, die auch die demokratische Praxis nicht verändern kann. Die Macht des Geldes. Sie haben seine Majestät das Geld angetastet. Man wird sie keinen Schritt weitergehen lassen. Ich gehöre auch nicht zu denen, die sich einer Drohung beugen. Man wird sie nicht bedrohen. Man wird sie einfach hindern, weiterzumachen. Mann, Mann, wer, Mann? Mann, Mann, deine Majestät das Geld. Ah, und diese Macht schickt sie zu mir. Ich habe keinen Herrn. Ich bin ein freier Mensch. Ich kann auch die Zeichnungen und Gleichungen nicht auswerten, die mir vor Augen gekommen sind. Ja, niemand kann das. Der Motor ist noch nicht zu Ende entwickelt. Stimmt. Zurzeit ist er noch nicht marktfähig. Aber es fehlt nicht mehr viel dazu. Jeder Ingenieur könnte ihn zu 4/5 anhand der Pläne nachbauen, die Sie angemeldet haben. Das einzige Problem, das Ihnen zu lösen bleibt, ist das von Größe und Gewicht. Eigentlich sind es nur die Akkumulatoren, die im Augenblick noch verhindern, dass Ihr Motor verwertbar ist. Sie wiegen allein fast 300 Kilo und können deshalb in einem Serienwagen nicht eingebaut werden. Irre ich mich? Ja. Worin? Sie wissen immerhin nicht alles. Ach. Vorläufig haben Sie mir nur bewiesen, dass die Herstellung meines Motors kein restloses Geheimnis mehr ist und dass Teile meiner Patente in betrügerischer Absicht fotografiert worden sind. Ich kann nichts mehr dagegen tun, aber Sie haben mir noch nicht bewiesen, dass sich durch einen Mord irgendetwas ändern würde. Das kommt schon noch, Monsieur Castellan. Nicht so voreilig. Wie Sie richtig bemerkt haben, ist der Konverter 544 in seinem derzeitigen Zustand wegen seiner Sperrigkeit noch unbrauchbar. Aber diese letzte Schwierigkeit ist inzwischen gelöst. Und das können Sie noch nicht erfahren haben. Seit Winteranfang grübe ich darüber nach und habe erst vor 3 Wochen dieses Ziel erreicht. Ich bin jetzt in der Lage, das Gewicht der Batterien auf 90 Kilo und ihr Volumen auf das eines einfachen 100-Liter-Tanks zu reduzieren. Das bedeutet keine 20 Tage Arbeit mehr. Aber die rein mechanischen Berechnungen, die sind fertig. Bloß sind diese Gleichungen nirgends aufgeschrieben. Sie existieren nur in meinem Kopf. Und da kann niemand sie stehlen. Sobald Sie also diese letzte Phase hinter sich haben, wird der Konverter 544 eine industrielle Realität sein? Jedermann wird mit ihm seinen Wagen betreiben können. Ja. Und seine Stärke wird für alle beliebigen Fahrzeuge ausreichen. Bis zu den größten Lastwagen. Bis zu den schweren Traktoren und Straßenbaumaschinen. Sie haben den Preis für einen mittelstarken Motor, glaube ich, auf 4.000 Francs geschätzt. Ja, ja, ja, etwa in dieser Größenordnung. Kurzum, für einen Kostenaufwand von 4.000 Francs, wovon man den Wert des Benzinmotors abziehen muss, wird man einen starken, schnellen Wagen fahren können, der nicht die Umwelt verschmutzt, der leise ist und dessen Energiequelle unerschöpflich und für alle Zeiten kostenlos ist, nicht wahr? Ja, ja, so ungefähr ist das. Versammeln Sie einen Haufen normaler Menschen auf einem Marktplatz und werfen Sie Kronendiamanten von einem Balkon unter das Volk. Sie lösen Mord und Totschlag aus. In dem Augenblick, wo alle Welt von Brennstoffknappheit spricht, wo die Regierungen der Vereinigten Staaten von Großbritannien, Deutschland, Italien eine Rationierung von Benzin und Heizöl anordnen, da werfen Sie einen elektrischen Wagen auf den Markt, diesen Traum von zwei Generationen Erfindern. Ja, ja, sicher, aber... Sie sitzen auf einem Pulverfass, Monsieur Castellin. Ihr Motor wird Kartelle gegen Sie aufbringen, wird Sie der gewiefte Spionage aussetzen. Ach, darauf bin ich gefasst. Jeder Fortschritt stört zunächst. Ich werde den Kartellen entgegentreten und ich werde mich vor Spionage zu schützen wissen. Sie, ja. Ja, ich. Ja, Sie vergessen nur eins. Der Konverter 544 gehört Ihnen nur zur Hälfte. Sie haben einen Kompagnon. Ach, reden Sie doch kein dummes Zeug. Ansel Matt ist genauso wie ich daran interessiert, dass unsere Erfindung auf den Markt kommt und Erfolg hat. Monsieur Castellin, ich hatte versprochen, Ihnen Informationen zu liefern, die für Sie wichtig sind und die Sie selbst noch nicht kennen. Sehen Sie sich diese Fotokopie an. Ich verhehle Ihnen nicht, dass ich große Mühe hatte, sie mir zu besorgen. Es ist der Brief eines amerikanischen Syndikus, adressiert an Ansel Matt. Dieser ehrenwerte Jurist, spezialisiert auf schwierige internationale Transaktionen, ist der offiziöse Sprecher einer dieser Kartelle, die ich Ihnen erwähnte. Der Verband umfasst, geheim natürlich, vier Firmen, die zu den bedeutendsten Industriemächten der Erde zählen. Suchen Sie auf dem Briefkopf nicht die Namen der Gesellschaften, Sie stehen nicht darauf. Ja, was ist das Ganze für eine Geschichte? Eine Geschichte, Monsieur, so alt wie die Welt. Die Geschichte eines käuflichen Mannes, für den man den Preis erlegt. Lesen Sie. Der Brief kündigt an, dass dieser Anwalt am 7. kommenden Monats in Paris eintrifft, das heißt in 9 Tagen. Und er bestätigt das Philipp Anselmatt gemachte Angebot. Damit wird ihm auf 10 Jahre die Leitung eines supermodernen Forschungszentrums anvertraut, das zurzeit in Florida entsteht. Außerdem, dass er über einen Jahresetat von $800.000 frei verfügen kann, als Gegenleistung für das, was vereinbart worden ist. Und zwar... Man muss zwischen den Zeilen lesen, Monsieur. Die kompletten Pläne des Konverter 544. Sie sind verrückt. Philipp würde eine derartige Schweinerei niemals tun. Verlassen Sie sich nicht zu sehr darauf, Monsieur Castellin. Anselmatt mag Sie gar nicht so gern. In beruflicher Hinsicht beneidete er Sie schon immer. Und er hat Ihnen allen Anschein zum Trotz nie verziehen, dass Sie ihm seine Frau gestohlen haben. Er ist nicht der Mann, den die Wut wie ein Orkan befällt, sondern einer, der sie ansammelt wie Explosivstoff. Rache macht daraus Zeitbomben. Zudem ist der Köder, den man ihm vorhält, so verlockend, dass ihm die Entscheidung leicht wird. Geld allein hätte es nicht geschafft. Aber man stellt ihm modernste wissenschaftliche Geräte zur Verfügung, von denen jeder Forscher träumt. Dem kann er nicht widerstehen. Nein, nein, nein, nein. Dieser Brief ist gefälscht. Sie können sich noch vor heute Abend vom Gegenteil überzeugen. Anselmatt ist unterwegs, um Sie hier aufzusuchen. Hier? Ja. Er trifft am Nachmittag ein. Er kennt Ihre allerletzten Berechnungen nicht. Sie fehlen ihm. Dieser rein mechanische Teil ist Ihr ureigenes Gebiet. Und Sie haben bis zu Ihrem Aufbruch in die Ferien noch daran gearbeitet. Er braucht Sie, um die Erfindung komplett zu verkaufen. Ja, das ist ja ungeheuerlich. Wenn er kommt, hören Sie ihn ruhig an. Lassen Sie sich Ihren Verdacht nicht anmerken. Sie werden schnell bestätigt sehen, dass ich die Wahrheit sage. Er wird versuchen, Ihnen die Informationen zu entlocken, so ganz nebenbei. So sagen mir doch endlich, wer Sie wirklich sind. Genau brauchen Sie es nicht zu wissen, Monsieur. Wenn Sie einen Namen haben wollen, hier sind welche. Hier, bitte, suchen Sie sich einen aus. Was ist denn das? Ein Kartenspiel? Ein Kennkartenspiel. Ziehen Sie eine. Sie sind alle verschieden. Und falsch alle drei, selbstverständlich. Dieter? Manister, Louis, geboren 8. Oktober 1929 in Bar-le-Duc-Mosel, wohnhaft Paris 788a Avenue de la Bourdonnais. Gefällt Ihnen das? Seien Sie nicht kleinlich, Monsieur Castellin. Zu wissen, wer ich wirklich bin, würde Ihnen nichts nützen. Sehen Sie mir einfach den berufenen Fachmann, der die Krise lösen kann, die Sie gerade durchmachen. Zwischen Philipp Anselmatt und Ihnen geht es von jetzt ab auf Leben und oder Tod. Einer von Ihnen beiden ist zu viel. Ach, sowas. Philipp. Das hätte ich nie für möglich gehalten. Hier auf diesem Zettel, Monsieur, steht meine hiesige Adresse. Besuchen Sie mich heute Abend nach 9 Uhr. Früher bin ich nicht zu Hause, ich esse abends immer im Grand Hotel. Erzählen Sie mir, welchen Eindruck Anselmatt auf Sie gemacht hat und wozu Sie sich entschlossen haben. Wenn Sie nicht lügen, wenn es sich bestätigt, wenn das wahr ist, dann schwöre ich, werde eine böse Viertelstunde erleben. Nur das nicht, Monsieur. Lassen Sie das meine Sorge. Nur Unvorsichtigkeit, bitte, wenn Sie nicht alles verderben wollen. An den Patenten hat er die gleichen rechtmäßigen Ansprüche wie Sie. Leider ja. Stellen Sie sich vor, Monsieur, alle für die Fabrikation notwendigen Beschreibungen wären auf einer Magnetband aufgenommen. Dieses Band ist in die Hände eines unehrlichen Konkurrenten geraten, der es noch nicht abgehört hat. Um Ihr Geheimnis zu schützen, muss man jemanden schicken, der das Band zerstört, noch ehe es abgehört wird. Überlegen Sie mein Angebot genau. Auf heute Abend vielleicht? Na ja. Vielleicht auf heute Abend, Monsieur Bannister. Oh, ich vergaß, der reiche Junge, der Sie gestern mit seinem 250er Feuerstuhl belästigt hat, ist heute Nacht auf die Nase geflogen, wissen Sie das schon? Nein. Er raste gerne mit Karacho die steile Gasse hinter dem Casino herunter, ohne Scheinwerfer, nur um den Teenagern zu imponieren. Ja, ich weiß. Nun, heute Nacht hat unser kleiner Angeber seine Nummer geschmissen. Er liegt im Krankenhaus, Schlüsselbeinbruch. Ach. Ja. Ich hatte ein paar Liter Öl vergossen, in der Kurve beim Springbrunnen. Ich dachte, es wird Ihnen Freude machen. Kommen Sie herein, Monsieur Castellan. Hier entlang, bitte. Ja, danke. Was möchten Sie trinken? Ich habe leider nur Whisky da. Und einen Calvados, der sehr fruchtig sein soll. Einen kleinen Calvados, bitte. Ja. Für diese Art Geschäfte ziehe ich vor, nicht im Hotel abzusteigen. Wissen Sie, ich miete meistens eine möblierte Wohnung. Man ist einfach ungenierter. Außerdem bietet diese Villa gewisse Vorteile, weil sie weiter draußen gelegen ist. Hier, bitte. Danke. Ja, und Sie? Trinken Sie nichts? Ich werde mir ein Glas Milch angießen, um Ihnen Gesellschaft zu leisten. Milch? Ich nehme nie Alkohol zu mir. Ach, Käse aus Berufsgründen? Ja. Auf Ihre Gesundheit. Auf Ihre Gesundheit. Nun, haben Sie Anselmatt gesprochen? Ja. Mir scheint, Sie haben recht gehabt. Die Unterhaltung ist bis auf ein paar Varianten so verlaufen, wie Sie vorausgesagt haben. Er kam wirklich, um mir meine letzten Berechnungen abzuluxen. Sein Verhalten war sonderbar genug. Er konnte mir nicht in die Augen sehen. So war er noch nie. Wozu haben Sie sich entschlossen? Ja, hier sind 30.000 Francs. Das ist alles, was ich in der Eile auftreiben konnte. Die restlichen 170.000 stehen nach weiteren 5 Tagen zu Ihrer Verfügung. Nach der Arbeit, wenn sie geglückt ist. Ja, ich engagiere Sie. Naja. Gut. Ich nehme Ihre Bedingungen an. Hier sind meine. Ich führe die Mission aus auf meine Art, nach meiner Idee. Es steht Ihnen frei, mich anzunehmen oder mein Szenario abzulehnen. Aber wenn Sie annehmen, wenn Sie nicht einen Deut daran ändern und werden sich all meinen Anweisungen fügen, wenn Sie ablehnen, bekommen Sie Ihre Anzahlung wieder. Ich fahre nach Paris zurück und wir haben uns nie gesehen. Recht so? Recht so. Rücken Sie raus mit Ihrem Plan. Das ist schnell getan. Sie kennen schon das Wichtigste. Es ist eine Neuauflage des Falles Parmiter. Durchgesehen und korrigiert. Philipp Anselmatt wird morgen bei einem Autounfall ums Leben kommen, während Sie selbst wie durch ein Wunder heil daraus hervorgehen. Offizielle und unbezweifelbare Diagnose, selbst für den Gerichtsmediziner, falls eine Autopsie angeordnet wird, Bruch des linken Schläfenbeins mit Gehirnblutung. In dem jährlichen Verkehrsblutbad wird dieser Mord leicht untergehen. Anselmatts Tod dürfte die Statistik nur um einen, sagen wir, 16.000stel verfälschen, was soziologisch gesehen belanglos ist. Er wird, wenn ich so sagen darf, unbeachtet bleiben. Ich habe nie verstanden, warum die Autoren von Kriminalromanen unermüdlich Pistole, Dolch oder Gift als Mordwaffe verwenden. Der hochheilige fahrbare Untersetzer, der alle 29 Minuten einen Franzosen tötet, ist doch als Waffe viel zuverlässiger, viel bequemer und zudem nicht nachweisbar. Wird eine Leiche mit einer Kugel im Kopf gefunden oder mit einer Klinge im Herzen, gibt es eine gerichtliche Untersuchung. Findet man aber einen Autofahrer mit einem Schädelbruch am Steuer seines zerbeulten Wagens, tot am Straßenrand, nimmt die Polizei ein Protokoll auf. Ja, also bisher sind Ihre Ausführungen sehr überzeugend. Bisher, Monsieur, waren Sie auch leicht. Jetzt folgt, was vielleicht nicht so schnell Ihre Zustimmung finden wird. Ich verkaufe Ihnen nicht nur Anselmats Tod. Ich verkaufe Ihnen auch Ihre eigene Straffreiheit. Das zählt für uns beide am meisten. Die Straffreiheit ist nur garantiert, wenn Sie sofort und absolut reingewaschen sind von allen Verdachtsmomenten. Wenn Sie abseits stehen und ich operiere allein, kann Ihr Alibi noch so dicht sein. Eines bliebe doch übrig, nämlich dass Anselmatt den Tod gefunden hat, nachdem er Sie in Ihrer Ferienvilla besucht hatte. Das würde die Aufmerksamkeit direkt auf Sie lenken. Die Polizei würde sich über Ihre Arbeiten informieren und könnte Ihre Fantasie freien Lauf lassen. Das ist wahr, das wäre riskant. Andererseits, Monsieur, würden Ihre Gegner in diesem Unfall ein gefundenes Fressen sehen, ein Mittel, Druck auf Sie auszuüben. Und glauben Sie mir, man würde sich das nicht entgehen lassen. Sie können sich nicht den Luxus leisten, für verdächtig gehalten werden, sei es auch nur für eine halbe Stunde. Eine bloße Anspielung in der Presse wäre schon das Signal zum Angriff. Also noch einmal, die einzige Möglichkeit für Sie, nicht verdächtig zu werden, ist, selbst ein Opfer zu sein. Ja, ich habe Danken. Ja, wollen Sie mir einen Arm oder ein Bein brechen, um die Retter besser zu überzeugen? Nicht ganz. Aber Sie sind auf dem richtigen Wege. Oh, Sie jagen mir Angst ein. Haben Sie sich ein bisschen die Umgebung angesehen? Ja. Ich bin sehr viel herumgestreift in den letzten Tagen. Die Gegend ist sehr hübsch. Ja. Kennen Sie den Bauernhof Dorothee? Ja, natürlich. Hier ist eine genaue Karte dieses Reviers. Sehen Sie, der Bauernhof Dorothee liegt fast auf dem Kamm am Waldrand von Ejavol. Die Landstraße führt hier dicht am Bauernhof entlang und geht dann weiter ins Unterholz. Sie steigt dann noch einmal auf ca. 200 Meter und fällt dann in Serpentinen zum Tal hin ab. Hier der Wasserfall von Zubrey. An dieser Stelle ist die Straße spitzwinklig. Das Gefälle beträgt 14%. Der Abhang der Schlucht, die bis zum Wasserfall 18 oder 20 Meter tief hinabreicht, ist felsig und nur mit vereinzelten Tannen bepflanzt. Wenn ein Wagen diese Kurve verfehlt, verstehen Sie? Ja, natürlich. Oder diese hier, oder auch diese dritte, ja. Überfährt er unvermeidlich die Böschung und zerschellt am Fuß des Wasserfalls. Das wird morgen Abend mit dem BMW von Philipp Anselmatt passieren. Der Unfall kann von der Straße aus nicht unentdeckt bleiben, entweder noch in der Nacht, wenn die Scheinwerfer zufällig noch brennen sollten, oder aber am Morgen. Und in dieser ganzen Zeit spiele ich den Toten? Liege auf dem Moos und warte geduldig, dass man mich auflesen kommt? Ganz richtig. Das ist eine reizende Aussicht. Es ist die einzige Lösung. Aber sie wird weniger ungemütlich sein, als Sie sich vorstellen. Sie werden nämlich schlafen. Wie? Dank diesem hier. Oh. Diesen Passus Ihres Szenariums mag ich gar nicht. Ich kann den Text leider nicht ändern. Das ist möglich, aber Sie werden zugeben, er nimmt einem etwas die Lust, in Ihrem Film da mitzuspielen. In den Kapseln hier ist ein ganz gewöhnliches Barbiturat mit einer kleinen Variante für unseren besonderen Fall. Dafür ist es aber nicht nachweisbar, weder bei einer Blut- noch einer Urinuntersuchung. Dagegen verschafft es einen tiefen Schlaf, den ein unerfahrener Beobachter durchaus für Bewusstlosigkeit halten kann. Diese Droge ist natürlich in keinem offiziellen Arzneimittelverzeichnis zu finden. Soviel ich weiß, wird sie in Formosa hergestellt. Wo bitte? In Formosa. Formosa. Ja. Ich habe sie schon zweimal verwendet und habe sie auch selbst an mir ausprobiert. Ich garantiere Ihnen, sie ist harmlos. Warum sind Sie so nachdenklich? Ja. Warum? Ich überlege. Ich sehe kein besseres Mittel, um plausibel zu machen, dass auch Sie ein Opfer des Unfalls sind. Ich würde Ihnen ja ganz gern glauben. Trotzdem gefällt es mir nicht so recht. Monsieur, in gewisser Hinsicht kann ich Ihr Misstrauen verstehen. Darum schlage ich Ihnen Folgendes vor. Wählen Sie aus dieser Schachtel hier zwei Kapseln aus. Behalten Sie eine, die Sie morgen Abend einnehmen. Ich schlucke die andere gleich hier vor Ihren Augen. Es ist jetzt fast 22 Uhr. Ich habe heute nichts mehr vor. Es steht dem nichts im Wege, dass ich früh schlafen gehe. Jede Dosis ist so berechnet, dass ein normaler Mensch 7 Stunden lang tief schläft. Wenn ich morgen früh nicht tot bin, werden Sie vermutlich restlos beruhigt sein, oder? Also gut, in Ordnung. Verstehen Sie mich bitte. Risiken gehe ich schon gern ein, aber ich will nicht unnütz mit meiner Gesundheit spielen. Ich auch nicht. Keine Sorge. So, also hier. Diese Kapsel ist für mich. Und die da Für Sie. Mogeln Sie nicht. Ich passe auf. Ich mogle nicht. Geben Sie mir die Schachtel zurück. Bitte. Danke. Sie können sehen, dass die Kapsel zwischen meinen Lippen liegt. Ein paar Schluck Milch. So. Das Glas ist leer, nichts in meinen Händen. Sind Sie jetzt zufrieden? Vorläufig ja, aber... Ja, und jetzt muss ich mich aber beeilen, mit unserem Plan zu Ende zu kommen. Das Medikament, wissen Sie, wirkt sehr schnell auf das zentrale Nervensystem. Dies zeigt sich schon nach etwa 8 Minuten. 8 Minuten? Ja. Ich möchte mich noch in aller Ruhe ausziehen können, bevor ich einschlafe. Also, Anselmatt bis morgen... Sehen Sie, es wirkt schon. Also, Sie müssen Anselmatt bis morgen Abend festhalten. Das sollte nicht schwer sein. Erklären Sie ihm doch, Sie brauchen noch einen Tag, um Ihre Berechnungen durchzusehen. Morgen nach dem Abendessen zwischen 22 Uhr und 22.30 Uhr bringen Sie mit irgendeiner Ausrede hierher. Was, zu Ihnen? Ja, zu mir. Wenn wir den kürzesten Weg durch den Wald von Monon nehmen, brauchen wir eine knappe Viertelstunde bis zum Bauernhof Dorothee. Ja. Sie kommen natürlich im Wagen von Anselmatt. Ja, aber welche Ausrede soll ich denn da finden? Ich habe keine Ahnung, Monsieur. Ihnen wird schon etwas einfallen. Was trinkt er für gewöhnlich? Ja, was, ja. Ja, eigentlich alles. Ich habe ihn noch nie einen Drink ablehnen sehen. Warum? Wollen Sie ihn denn auch einschläfern? Ja, natürlich. Ohne dass er es merkt. Ach, ich dachte, Sie würden warten, bis wir da oben sind, um ihn matt zu setzen. Ach, Monsieur, Sie sind wirklich ein Amateur. Das wäre die beste Gelegenheit, um ein halbes Dutzend Fehler zu machen. Entweder er läuft davon oder er setzt sich zur Wehr. Dann weist sein Körper blaue Flecken auf und seine Kleider sind zerrissen, denn wir müssten ihn ja zusammenschlagen. Vergessen Sie nicht, er soll an einem Schädelbruch sterben. Beim Absturz wagen geschleudert, schlägt auf den Hals und bricht sich das linke Schläfenbein. Ich will mich genau an diese Diagnose halten, weil sie die glaubwürdigste ist. Ich muss also Präzisionsarbeit leisten. Das ist nicht so gut wie die Betäubung des Objektes. Ich schläfere ihn also hier ein und mache ihn da oben fertig. Es widerstrebt mir gewöhnlich, diese makabren Einzelheiten auszumalen, aber Sie wollen ja aber auch alles ganz genau wissen. Also ich... werde ein einziges Mal mit diesem Stein zuschlagen. Diesen hier. Ich habe ihn heute Morgen am Wasserfall aufgelesen, mit Handschuhen. Ob der Kopf des Opfers auf den Stein fällt oder der Stein auf den Kopf des Opfers, das bleibt dem Arzt, der die Todesursache feststellt, verborgen. So, keine weiteren Fragen? Ja, doch, doch, doch. Ich möchte nämlich gerne mein Pyjama anziehen, bevor mich der Schlaf übermannt. Mir werden schon die Augenlider schlafen. Ja, ja, und wie spielen sich denn die Dinge für mich ab? Wie ich sie vorgesehen habe... Sobald Anselmatt eingeschlafen ist, nehmen Sie Ihr Schlafmittel. Oh, Sie stecken mich ja an. Ja. Und dann fahren wir los. Danach muss alles sehr schnell gehen. Ich rechne mit kaum mehr als 25 Minuten, einschließlich der Zeit, die ich brauche, um Sie in den Abgrund zu bringen. Hierfür habe ich einen Pfad ein wenig unterhalb des Wasserfalls gefunden. Sehen Sie, hier. Ja. Ich kann ein Fahrrad im Kofferraum des Wagens verstauen und mit ihm wieder in mein Haus gelangen. Sie, mein Freund, werden früh am Morgen in den Armen der Polizei aufwachen oder in einem Unfallwagen oder auch im nächsten Krankenhaus. Und Sie brauchen nur immer wieder zu betonen, dass Sie sich an nichts erinnern von dem Moment ab, wo der BMW aus der Kurve geflogen ist. Damit haben Sie die wichtigsten Formalitäten überstanden. Sie zahlen mir innerhalb der nächsten 5 Tage mein restliches Honorar und ich verschwinde auf Nimmerwiedersehen. Sehen Sie, es ist ganz einfach. Ja, so. Ihre Ausführungen klingen wie das Programm für einen Sonntagsausflug. Ja. Alles, was über das Alltägliche hinausgeht, Monsieur Castellin, ist viel einfacher, als man glaubt. Jeder fest entschlossene Mann, der etwas unternimmt, um über sich hinauszuwachsen, im Guten wie im Bösen, hat Erfolg. Erfolg haben ist einfach. Mut haben ist schwer. Und jetzt lassen Sie mich bitte schlafen gehen. Sind Sie sicher, dass er nicht ohnmächtig ist? Ganz sicher. Sie haben ja gesehen, dass er ein paar Mal gegähnt hat vor dem Einschlafen. Kommen Sie doch näher. Ja. Ja, das stimmt. Jetzt sind Sie dran. Schlucken Sie die Kapsel. Hä? Schon? Es ist 25 Minuten vor Mitternacht. Wir halten unseren Zeitplan, aber wir dürfen nicht mehr bummeln. Also ehrlich gestanden... ich habe ein bisschen Lappenfieber. Das ist die Problem nicht meins. Sie haben die Begabung, die Moral der Truppe zu heben. Die Moral der Truppe ist nie so hoch wie im Sieg. Sie brauchen nur diese eine Handbewegung zu machen und Sie haben das Spiel gewonnen. Vielleicht, aber... mir ist ein bisschen bange. Ach, Monsieur Castellin. Sie haben mich engagiert. Es steht Ihnen frei, mir noch in letzter Minute abzusagen. Der Kunde hat immer recht. Also. Also los. Tun Sie mir noch ein bisschen Wasser in meinem Whisky. So. Danke. Jetzt dürfen aber auch Sie nicht mogeln. Ich traue Ihren Nerven nicht viel zu. Und wenn Sie Ihr Medikament nicht nehmen, sind wir beide reif für schwurig. Ich will die Kapsel in Ihrem Mund verschwinden sehen. Na ja, also sehen Sie her. Her. Weg da. Ja, Moment. Ja, die Würfel sind gefallen. Würfel haben nichts mit dem zu tun, was sich in dieser Nacht abspielt. Keine Sorge, ich habe nichts dem Zufall überlassen. Ja. Eigentlich ist Philipp sehr schnell eingeschlafen. Es war doch keine 8 Minuten her, dass er getrunken hat. Ein bisschen weniger vielleicht, stimmt, ja. Er hat sein Glas sozusagen auf einen Zug geleert. Das muss es sein. Ja. Dann ist er bestimmt nicht an Beruhigungsmittel gewöhnt. Ja, ich auch nicht. Na, wenn schon. Ein paar Sekunden mehr oder weniger. Ach, für ihn war das wichtig. Es handelt sich gewissermaßen um seinen vorletzten Schlaf. Bedauern Sie ihn nicht. Er stirbt, ohne es zu merken. Das ist eine Chance, die nicht jedermann hat. Kommen Sie, solange Sie noch auf Ihren Beinen stehen, helfen Sie mir, Anselm mit dem Wagen zu verstauen. Wir werden ihn vorn hinsetzen, auf den Beifahrersitz. Auf den Todessitz. Wie zynisch Sie plötzlich sind. Ja. Nehmen Sie die Fußgelenke. Ja. Vorsicht, das Tischchen. Gut, dass es nur ein paar Meter bis zum Wagen im Garten ist. Ist schwer. Ja. Wie viel wiegen Sie? 75 Kilo, 76 vielleicht. Schöne Aussichten. Sie behaupten, ich wäre zynisch, aber Sie sind geradezu erschreckend in Ihrer Unverfrorenheit. Wie kann man denn so gleichgültig sein gegenüber einem Mord? Man muss ganz einfach unbarmherzig sein. Sicher eine Frage der Chromosome. Im Grunde sind Sie normal. Nein. Was, und Sie geben das zu? So. Junge, ist der schwer. Ich sehe mich so, wie ich bin, Monsieur Castellan. Ich bin nicht grausam, aber ich bin hermetisch abgedichtet gegen Mitgefühl. Sie gähnen. Sind Sie schon müde? Ich glaube, es fängt an. Setzen Sie sich hinten in den Wagen, damit ich Sie nicht hineingetragen brauche. Übrigens habe ich einen von meinen Kräften zu schonen. Wenn ich Sie einen nach dem anderen so in die Bewusstlosigkeit versinken sehe, werde ich mich schließlich noch anstecken. Ja, machen Sie keine Witze damit. Ich versichere Ihnen, es ist ziemlich unangenehm. Fühlen Sie sich gut? Oh, sehr gut, sehr gut. Im Gegenteil. Ich fühle eine Schwerelosigkeit, ja, aber was unangenehm ist, das ist, sich so aufzugeben. Das ist diese Ohnmacht zu spüren, eine restlose Ohnmacht. Was bin ich müde. Sehr gut. Hören Sie mich trotzdem noch? Ja. Verschwommen. Wie weit weg Sie sind. Wenn Sie zu, Monsieur. Nur daran dachte, ja, verzeihen Sie mir die berufliche Eitelkeit, aber ich kann dem Vergnügen nicht widerstehen, Ihnen die Wahrheit zu sagen. Ich habe eine Überraschung für Sie, Monsieur Castellan. Hören Sie mich? Ja, ich höre Sie. Es gibt eine kleine Änderung im Programmablauf dieser Nacht. Es handelt sich zwar nur um eine Nuance, aber sie wird Sie interessieren. Mein wahrer Auftraggeber heißt Philipp Anselmann. Er hat mich zuerst engagiert, um Sie umzubringen. Er will nämlich die Erfindung für sich allein. Oh, er wird es sein, der morgen früh bei dem Unfall mit dem Leben davonkommt. Und Sie werden das Opfer sein. Oh. Wann ist der? Wann ist der? Schlafen Sie sich ein. Wachen Sie auf. Nur einen Augenblick. Auch ich will, dass Sie die Wahrheit erfahren. Auch ich habe eine Überraschung für Sie. Ich schlafe nicht. Ich tat nur so. Ich hatte Ihren Betrug schon geahnt. Nicht von Anfang an, nein. In den ersten 2 Tagen habe ich Ihnen geglaubt. Aber gestern, da habe ich Sie durchschaut. Als ich mit Anselmatt sprach, habe ich alles begriffen. Rühren Sie sich nicht. Versuchen Sie gar nicht erst hochzukommen. Sie haben nicht die Kraft, die Hand zu heben. Hey, hören Sie noch. Hören Sie noch. Sie sind es, der meine Dosis Schlafmittel eingenommen hat. In Ihrer Milch vor einer Viertelstunde, als wir alle 3 angestoßen haben. Ich bin bei Ihnen eingedrungen, als Sie zum Abendessen außer Haus waren. Die Terrassentür stand auf. Ich wollte Ihre Schlafmittelschachtel aufstürmen und habe alles durchwühlt. Leider Erfolg. Da habe ich den Inhalt meiner Kapsel in die angebrochene Milchflasche geschüttet, die in Ihrem Eisschrank stand. Und in Ihrer Gegenwart vorhin habe ich nur eine leere Kapsel geschluckt. Och. Sie haben lange standgehalten, Sie verdammtes Aas. Ich wurde schon unruhig und überlegte, ob das Mittel nicht zu sehr verdünnt wäre, um noch zu wirken. Hey, hören Sie mich noch? Sie sitzen in der Falle, Vanister. Sie und Anselmatt. Ich habe euren gemeinen Anschlag gegen euch beide gewandt. Niemand wird mir versuchen, mir meine Erfindung zu stehlen. Und jetzt werde ich alles so zu Ende führen, wie Sie es vorbereitet haben. Ich werde den Wagen zum Wasserfall von Soubré fahren. Der Unfall wird stattfinden, wie von Ihnen organisiert. Nur mit dem kleinen Unterschied, dass keiner von euch beiden überleben wird. Wachen Sie auf. Hallos, wachen Sie auf. Aufwachen. Das Schlafmittel hat längst aufgehört zu wirken. Machen Sie doch die Augen nicht wieder zu. Und tun Sie nicht so, als hätten Sie Schmerzen. Die Ärzte haben Sie untersucht und sind sich darüber einig, dass Ihnen nichts fehlt. Sie haben nur geschlafen. Wie Schwester bei dem Kaffee. Hören Sie mir zu. Ich heiße François Bessier. Ich bin Kriminalkommissar. Ich muss Ihnen ein paar Fragen stellen über diesen Autounfall. Er war doch nur fingiert, ne? Wir haben gute Gründe anzunehmen, dass Sie ein Verbrechen begangen haben. Dass Sie den Mord an 2 Männern auf dem Gewissen haben. Und um vorzutäuschen, dass auch Sie Opfer des Unfalls werden, haben Sie ein Schlafmittel eingenommen. Der Plan war gut ausgeklügelt und wäre Ihnen beinahe gelungen. Aber unsere Kriminalpolizei ist ziemlich auf der Höhe. Sie findet doch das heraus. Erst einmal haben wir festgestellt, wer Louis Thier in Wirklichkeit war. Er war kanadischer Bürger, wohnte seit ca. 15 Jahren in Frankreich mit wahrem Namen Frédéric Boitbat. Er wird von Interpol gesucht, wegen mindestens 2 Morde und ist verdächtigt, noch mehr begangen zu haben. Ohne ersichtliche Motive. Wahrscheinlich für Rechnung noch unbekannter Dritter. Hier haben wir hintergehakt. Auch Sie haben diesen Mann engagiert, um Ihren Kompagnon zu beseitigen. Sie wollen Ihre Erfindung allein auswerten. Sicher war der Plan von Bannister ausgeheckt, aber diesmal wurde er selbst zum Opfer. Erschlagen mit einem großen Stein, wie der Gerichtsmediziner festgestellt hat. Wir haben diesen Stein unter einer der Leichen gefunden. Aber wie erklären Sie sich, dass er Blutspuren trägt, die 2 verschiedenen Blutgruppen angehören? Und ausgerechnet denen der beiden Toten? Ja, ja. Sie leugnen. Selbstverständlich. Aber wir werden sie schon kriegen. Die Untersuchung hat erst angefangen. Die Autopsien sind im Gange und in Paris befasst sich die Kriminalpolizei eingehend mit ihrer Vergangenheit. Tja, ich bedauere Ihnen ankündigen zu müssen, dass Sie verhaftet sind. Monsieur Jean-Marie Caslin. Ein teuflischer Pakt. Kriminalhörspiel von Pierre Frachet. Aus dem Französischen von Maria Frey. Es sprachen Louis Bannister, Herbert Fleischmann, Jean-Marie Castelin, Horst Frank, François Bossière, Rudolf-Jürgen Bartsch, Regie Heinz-Dieter Köhler, Produktion Westdeutscher Rundfunk 1975.